Einheit 7. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Wörter und sprechen nach. Die Dusche. Die Garage. Die Möbel. Die Toilette. Der Stuhl. Die Gardine. Die Lampe. Das Sofa. Die Badewanne. Die Fassade. Der Korridor. Die Terrasse. Die Kommode. Der Balkon.